Ist es schon wieder soweit? Uncast? Oh ja, Uncasts, Episode 104. Jetzt bin ich hier aus den schönen Träumen gerissen worden über Nexus Q und Nexus 7. Oh, schön. Aber was hilft's? Wir müssen loslegen. Und ich freue mich schon drauf, weil wir haben wieder jede Menge Themen und der Markus hat heute auch noch was vorzubringen, und zwar ein Test von ihm vom Vodafone Smart 2, 99 Euro Smartphone. Leider ist auch ein unschönes Thema dabei. Ich hasse es eigentlich, darüber zu reden. Ich möchte es nicht, aber ich glaube, ihr habt auch schon genug davon, von dem Thema. Aber angesichts der aktuellen Lage muss man es mal wieder machen. Leider Patente, es gab Neuigkeiten darüber und Apple hat sich da auch nicht ganz so beliebt gemacht mehr in der Internetgemeinde. Aber dazu komme ich dann gleich. Jetzt erstmal der Markus von smartphonefan.de mit dem Test von dem Vodafone Smart 2. Günstiges Smartphone. Ja, dann auch von mir. Hallo und herzlich willkommen im Antcast. Heute bin ich auch mal wieder mit dabei. Das 100 € Android-Smartphone von Vodafone. Der Nachfolger des Vodafone 845 und das Vodafone 858 Smart. Das waren ja vorher die Geräte, die es für 99,90 € bei Vodafone gab. Vodafone Smart 2, jetzt im Prinzip seit kurzem erhältlich und kostet eben auch vertragsfrei 99,90 € mit Vertrag ab 1 Euro, aber ich denke mal, das wäre Quatsch, das Gerät mit Vertrag zu kaufen. Gibt es auch im Call-Ja-Paket zum gleichen Preis, also auch 99,90 €, aber macht eigentlich keinen Sinn, weil dann hat es möglicherweise ein SIM- oder Netlock, währenddessen das Gerät, wenn man es ganz normal vertragsfrei kauft, natürlich mit jeder SIM-Karte funktioniert. Insofern macht das keinen Sinn, dass man da das Call-Ja-Paket kauft, dann eher die Call-Ja-Karte einzeln vielleicht. Ja, das Gerät ist im Prinzip ähnlich wie die früheren Einfach-Handys, die es bei Vodafone gab. Will heißen, es ist 109 x 58 x 12,6 mm groß mit 120 Gramm, relativ leicht, und hat leider noch Android 2.3.7 an Bord, aber ich denke mal, ja, als Einsteigergerät ist das auch gerade noch so okay. Ich habe mir das Gerät mal näher angeguckt, was mir von vornherein nicht gefällt. Das Display ist mit 8,13 cm relativ klein und vor allen Dingen die Display-Auflösung mit 320 x 480 Pixel ist halt auch relativ dürftig. Aber gut, als Einsteigergerät kann man wahrscheinlich nicht allzu viel erwarten. Kamera hat auch nur 3,2 Megapixel. Aber wie gesagt, es ist halt auch ein Gerät, das wirklich relativ günstig verkauft wird. Das größte Problem dürfte sein 512 MB interner Speicher. Das ist natürlich relativ wenig, zumal ja ein Teil des Speichers logischerweise auch noch für Betriebssystem bzw. für vorinstallierte Anwendungen drauf geht. Und insofern ist das natürlich nicht wirklich viel. Also verfügbarer Speicher, wenn jetzt wirklich das Gerät out of the box kommt, man noch nichts selbst installiert hat, sind nur noch magere 121 MB, und Leute, das ist eigentlich ein No-Go. Man kann zwar, das ist bekannt, viele Apps auf die Speicherkarte auslagern. Eine 2 GB Karte wird sogar mitgeliefert, bis zu 32 GB große Karten kann man auch nachkaufen und alternativ einsetzen. Aber wir wissen es ja selbst, viele, viele Apps lassen sich nach wie vor nicht auslagern, müssen im internen Speicher installiert werden, und die Apps werden ja auch immer größer, ja. Also insofern ist das eine relativ ungünstige Sache. Ein Kulturschock bekommt man aber als normaler Standard-Android-User, der andere Geräte gewohnt ist, wenn man sich das Äußere vom Vodafone Smart 2 mal anguckt. Das Ding ist gut verarbeitet, gibt es überhaupt nichts. Aber es ist wirklich megamäßig, softwaremäßig gebrandet. Und das ist eine Sache, also wer das Gerät wirklich mit Vodafone verwendet, mit einer Vodafone-SIM-Karte, dann ist das ja eigentlich noch okay. Aber wer jetzt eine andere Karte reinsteckt oder wer auch nur an den Vodafone-Apps nicht interessiert ist, da muss ich sagen, der wird mit diesem Gerät wenig Freude haben. Ja, es geht schon damit los, dass neben dem normalen Play, Google Play Store, auch ein App Select, nennt sich das Ding, installiert ist. Das ist ein App Store speziell von Vodafone. Damit geht es im Endeffekt schon los. Dann haben wir eine Discover-App, wo man seine Kontoinformationen anzeigen kann, also Vodafone-Konto und Empfehlungen für bestimmte Dienste etc. pp. Ich meine, wie gesagt, für Vodafone-Kunden mag das alles noch ganz interessant sein, aber wer das Ding mit einer anderen Karte verwenden möchte, für den ist es einfach wirklich gar nichts, ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ebenfalls vorinstalliert Vodafone MyWeb, da wird man dann direkt auf die Vodafone Live-Dienste umgeleitet. Eine Office Suite in der Light Edition ist installiert, eine 3-Version von Tetris gibt es unter anderem, dann einen Vodafone Wetter, eine Vodafone Wetter-App, die aber eigentlich auch nur auf das ganz normale Akku-Wetter zugreift und halt einfach nur entsprechendes Branding hat. Das wären aber dann auch schon die Nachteile. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, das Gerät liegt gut in der Hand, es ist gut verarbeitet und ja, wie gesagt, der normale Google Play Store ist parallel natürlich auch drauf. Was ich lustig finde, es gibt einen SyncML-Client, das heißt, wer sein Adressbuch und ähnliche Daten noch über SyncML irgendwo liegen hat, der kann das dann auch benutzen. Also das ist eine feine Sache. Und ja, ansonsten dafür, dass das ja ein Einsteigergerät ist mit entsprechend schwacher CPU, reagiert es auch relativ flüssig auf Eingaben. Hier und da gibt es natürlich leichte Ruckler, aber ich muss sagen, dafür, dass das wirklich ein preiswertes Gerät ist, ist das noch wirklich im Rahmen. Das Gerät unterstützt natürlich GSM und UMTS. Dort maximal 7,2 Megabit pro Sekunde im Download. Es hat natürlich auch WLAN an Bord, wenn man jetzt kein so großes Datenpaket hat oder wenn man einfach zu Hause über WLAN online gehen möchte. Auch das ist natürlich kein Problem. Der Akku geht einigermaßen. Also offiziell sagt Vodafone Standby-Zeit bis zu 420 Stunden. 6 Stunden Gesprächszeit, das erreicht man natürlich nicht. Aber das kennen wir natürlich, das ist ja überall im Endeffekt so, dass die Hersteller das unter Laborbedingungen dann messen und entsprechend angeben, die tatsächlichen Werte natürlich bei weitem das nicht erreichen. Ja. GSM, Quadband, 850, 900, 1800 und 1900 MHz, UMTS, zusätzlich natürlich WLAN, logischerweise Bluetooth 3.0. gibt es, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Bluetooth-Headset anschließen will, ist auch kein Problem. Und das Gerät hat auch einen GPS-Empfänger, das heißt, man kann es dann auch für standardbasierte Dienste verwenden oder natürlich auch als Navigationssystem. Nachdem da alle Google-Dienste vorinstalliert sind, kann man natürlich logischerweise auch die Google Maps Navigation nutzen, ist auch kein Problem. Und ja, so hat man im Prinzip ein günstiges Navigationsgerät, ein günstiges Smartphone und auch ein günstiges MiFi. Also einen günstigen Mobile Hotspot. Wenn ich jetzt bedenke, wenn man einen Mobile Hotspot einzeln kauft, zahlt man auch so zwischen 70 und 120 Euro. Da kann man auch gleich im Prinzip dieses Smartphone kaufen, erfüllt den gleichen Zweck und ist eben zusätzlich, wie der Name schon sagt, auch ein Smartphone. Also insofern muss ich sagen, das ist eigentlich nicht verkehrt. Für Multimedia-Fans gibt es ein integriertes UKW-Radio. Eine relativ schlechte Kamera, muss ich sagen, 3,2 Megapixel, aber gut, wie gesagt, was will man auch von einem so preiswerten Gerät erwarten? Wenn man jetzt nicht allzu viele Apps installiert, sondern nur das Nötigste, wenn man jetzt nicht 4, 5, 6, 7, 8 Anwendungen parallel laufen lässt, ja, dann muss ich sagen, geht das so einigermaßen. Ansonsten ist es ein schönes Zweitgerät, ein schönes Einsteigertelefon, ein schönes Gerät, um Android mal kennenzulernen, um die Möglichkeiten, die das Betriebssystem bietet, mal kennenzulernen. Aber wie gesagt, wer das Gerät nicht mit einer Vodafone-Karte nutzen möchte, also der muss halt damit klarkommen, dass da alle möglichen Apps von Vodafone vorinstalliert sind, die Platz fressen, die natürlich im Menü irgendwo auch stören. die möglicherweise auch ein bisschen CPU kosten, weil sie im Hintergrund möglicherweise aktiv sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, ein schönes Einsteigergerät. Wobei, wenn man ein Gerät in der Preisklasse kaufen möchte, ist es vielleicht die Frage, ob man dann vielleicht nicht doch bei Lidl oder bei Phonik zum Huawei greift, dass es ja dort zum gleichen Preis gibt. Wenn es ein etwas älteres Gerät sein darf, das gibt es ja unter das Huawei X3. Das gibt es ja momentan sogar, ich glaube, für 69,95 bei Phonik in Weiß und solange der Vorrat reicht. Und das ist dann wenigstens brandingfrei und ist insofern sinnvoller. Ja, das Vodafone Smart 2 ist sicherlich gut gemeint. Für Vodafone-Kunden auch die vorinstallierten Apps eine feine Sache, keine Frage. Aber ansonsten kann man es eigentlich auch als Einsteigergerät nicht empfehlen, weil es einfach zu gemüllt ist mit Apps, die vom Netzbetreiber vorgegeben sind. Ja, ansonsten wäre es das dann für diese Woche von meiner Seite wieder gewesen. Dann wünsche ich euch nach wie vor viel Spaß natürlich auch mit dem Rio. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen hören wir uns sicherlich hier im Uncast auch wieder. Ja, danke Markus. Sehr blickend, ja, hat einem sehr schöne Einblicke gewährt auf dieses günstige Gerät. Und ja, diese MiFi-Einspielung ist schon eine interessante Geschichte. Da habe ich auch gar nicht daran gedacht. Bei so einem günstigen Gerät kann man das wunderbar nehmen, ja, weil das MiFi, wie der Markus ja schon gesagt hat, relativ teuer ist im Vergleich. Man hat kein Smartphone. Und somit ist das allein schon aus dem Grund eine Überlegung wert. Mhm. Warum nicht? Für 99 Euro kann man ja nicht so viel verkehren. So, jetzt leider Patente. Patente sind egal, die Firmen sind diejenigen, die sie missbrauchen. Ja, das hat auch eine Boykott-Apple-Welle ausgelöst bei Twitter und bei Google Plus, die es nicht nur in der Internetgemeinde zu Ruhm geschafft hat, nein, auch in der Tagesschau, ja, hat es zur Berichterstattung gereicht über die Machenschaften von Apple und dadurch, dass sie halt sich gerade das Image komplett verscherzen. Aber ehrlich gesagt, das soll nicht meine Sorge sein. Das Problem, was wir hier haben, sagen viele, ist das Patentsystem in den USA. Das ist richtig. Allerdings sollte man nicht nur Richtung USA weisen. Auch bei uns gab es ein Geschmacksmusterproblem, ja, das dann letztendlich gelöst wurde von Samsung mit dem 10.1N. Und das war genauso hier ein Risik, muss man ganz klar sagen. Aber in den USA gibt es halt ein total missbrauchtes Patentsystem mittlerweile. Aber man muss es auch so sehen, das Patentsystem wurde eben geschaffen, um Firmen zu schützen, Innovationen zu schützen. Und die Schuldigen, das sind meiner Meinung nach eben nicht, oder ist eben nicht dieses Gesetz, sondern das sind die Firmen, die dieses Gesetz eben schamlos ausnutzen. Ja, das ist jetzt dieses System an sich. Das System an sich macht nichts, ja. Wenn die Firmen dieses System vernünftig nutzen würden, anstatt sich gegenseitig damit kaputt machen zu wollen, ja, dann ist das sicherlich auch mit einem Problem von eben von diesen Firmen, die das machen. Und das führt dann eben zu der interessanten Feststellung, dass die Firma, die am meisten Schindluder treibt mit diesem Gesetz und dieses eben ausnutzt, dass eben solche Möglichkeiten existieren, eben Apple ist. Ja, ganz klar. Das hat eben zu heftigen Reaktionen geführt. Also die Bilder, die da im Netz kursierten und ja, Apple, das wurde auch in der Tagesschau gezeigt. Ich habe mich nicht mehr bekommen vor Lachen. wo da so ein Hund so einen Apfel rauskackt, ja, sorry, dass ich das so sag, und dieses Apple-Logo, ja, die machen sich eben tierisch unbeliebt und eine Riesenwelle mit diesem Tag Boycott Apple sowohl auf Google Plus als auch auf Twitter hat eben hier mehrere Tage sogar die Social Network Landschaft bestimmt und Trending Topics bei Twitter und bei Google Plus gewesen. Man muss sich da schon fragen, ob das wirklich jetzt so positiv ist. Auf der einen Seite sagt Apple, sie wollen damit natürlich ihre Innovation schützen, was, da werde ich jetzt gleich noch zu kommen, vollkommener Blödsinn ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie sich damit ihr Image, das kontinuierlich in den letzten Jahren gelitten hat, weiter zerstören. Und ich weiß nicht, ob das für die Anleger dann langfristig gut ist. Denn wenn ein Image erstmal kaputt ist, kann man es sehr, sehr schwer wieder aufbauen. Und Apple hatte, zu Recht oder zu Unrecht, bisher ein recht gutes Image. Ein sehr, sehr positives Image sogar. Und das wird jetzt gnadenlos eben aufs Spiel gesetzt. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, eben gesagt, Geisteseigentum Blödsinn, richtig, ganz genau, in dem Fall auf jeden Fall, weil diese Sachen, die jetzt zum Beispiel angeführt wurden, mit der Suche etc., die integriert sind, das waren Sachen, die schon lange vor Apple benutzt wurde. Ich weiß nicht, warum der Richter da nicht drauf eingegangen ist. Vermutlich, weil eben dieses Patent gewährt wurde. Das Patent ist nicht rechtens meiner Meinung nach gewährt worden. Das wird sich im Verlauf der Verhandlung dann auch herausstellen. Dieses Patent wird sicherlich als ungültig erklärt, wie so viele Patente. Übrigens auch war das der Fall bei den Oracle Rechtsstreitigkeiten, die übrigens Google souverän gewonnen hat. Ich wollte es nochmal sagen. Hier geht es eben darum, dass nicht nur Samsung, sondern eben vor allem auch Google dieses, was da beanstandet wurde, schon lange, lange vorher benutzt haben, das nennt sich dann Prior Art in den USA und damit ist das Patent ungültig. Das wird sich, wie gesagt, im Laufe des Verfahrens dann noch rausstellen. Nur bis dahin gibt es halt Probleme. Und der Grund, warum es überhaupt so einen riesen Aufruhr gab, war nämlich, dass das Galaxy Nexus gestoppt wurde vom Verkauf. Ja, also das wurde der Verkauf wurde untersagt. Und tatsächlich wurde das aktiv, das heißt, die Leute in den USA konnten kein Galaxy Nexus mehr kaufen, eben wegen diesem hirnriesigen, ungültigen Patent, sage ich jetzt mal, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich sag das mal. Und deswegen gab es eben riesen Tumult. Mittlerweile ist das erstmal wieder aufgehoben, zumindest mal für eine Woche. Und das Galaxy Nexus kann wieder bestellt werden. Ja, es gab da einen Zwischenruf natürlich von Samsung. Der erste scheiterte, der zweite wurde eben jetzt nach einer zeitweiligen Aussetzung dieses Verkaufsverbots zugestimmt. Und damit darf es jetzt erstmal wieder verkauft werden. Aber da gibt's noch lange keinen Grund zur Entwarnung, denn das Verfahren hat ja noch nicht mal angefangen. Also es gibt hier ein riesengroßes Durcheinander. Ich hab mir vorhin das alles so schön zurechtgelegt, schon in Gedanken, was ich darüber sagen kann, aber es gäbe so viel darüber zu sagen, was ich auch schon so oft getan habe in den vergangenen Sendungen. Deswegen will ich da jetzt nicht noch weiter darauf herumreiten. Ja. Definitiv ist es jedenfalls so, dass die ITU ebenfalls über das ganze Patentsystem an sich diskutieren möchte. Und das ist gut so. Auch hier wurde angeführt, und die ITU ist ja, sag ich mal, hier nicht ganz einflusslos, ja. Also die haben da durchaus, das ist die International Telecommunications Union, die haben da durchaus großen Einfluss. Und die sagen auch knallhart, dass Patente eben gedacht sind, um Innovationen zu fördern, ja, und nicht zu behindern. Ja. Und das ist auch ein Grund, was auch gegen Apple angeführt werden könnte. Bisher war es immer so, dass sich Firmen geeinigt haben. Ja, das heißt, es wurde ein Patent eventuell von einer anderen Firma verletzt, dann hat man sich an den Tisch gesetzt und hat gesagt, okay, hier, ihr zahlt so und so viel Millionchen und dann dürft ihr das weitermachen. Ja, so macht das Microsoft und sieh da, Microsoft hat mit Samsung zum Beispiel eine Übereinkunft geschlossen mit vielen anderen Firmen, die Android-Handys verkaufen auch. Das soll nicht heißen, dass Samsung in meinen Augen, das ist meine persönliche, private Meinung, kein Schmarotzer ist. Ja, aber es ist ein ganz anderes Level. Ja, man kann das da eben so noch rechtfertigen, dass sie sagen, okay, gut, wenn die eben mal die Patente haben, ja, dann können sie auch Geld dafür verlangen, warum nicht? Nur was hier jetzt eben abläuft mit Apple und der Android-Sphere, ist eben, dass Apple kein Interesse hat an Geld und dass die Android vernichten wollen oder zumindest behindern wollen. Ja, das ist auch dringend notwendig, denn die Zahlen von Android gehen schon weit über die hinaus, die Apple mit seinen Produkten mittlerweile vorweisen kann. Ich habe auch darüber berichtet, dass auch im Tablet-Bereich bereits Android bis auf 1% herangekommen ist. Und in den nächsten Monaten wird also auch im Tablet-Bereich Android Apple überholt haben von den Verkaufszahlen. Und da muss man dann eben schon sagen, klar, das sind, wie ich schon angekündigt habe, Rückzugsgefechte, die das aber eben ganz unschön aussehen lassen. Und vor allem, es gibt ja keine Einigungsmöglichkeit, selbst wenn Samsung bereit wäre zu zahlen, da hat Apple offenbar kein Interesse daran. Sie wollen das Produkt kaputt machen. Und da, muss ich sagen, hat dann die ITU wieder durchaus hier Substanz, diese Diskussion, wenn die stattfindet, um eben darüber zu reden, ob ein solches Vorgehen nicht als illegal eingestuft werden kann, beziehungsweise das Patentrecht so geändert werden kann, dass eben dies nicht mehr möglich ist. Beispielsweise, dass man einem Mitbewerber das Patent zu einem gerechten Preis, was das ist, muss dann eben verhandelt werden, zugänglich gemacht werden muss. So wie es auch bei diesen Friend-Patenten der Fall ist, ja, wie zum Beispiel eben 3G ja, oder Wi-Fi, das sind zum Beispiel Patente, die im allgemeinen Interesse liegen, beziehungsweise eben sowas wie ein Allgemeingut sind, aber Firmen haben da Patente drauf, zum Beispiel Nokia mit dem Wi-Fi. Die können aber nicht sagen, nö, der Firma geben wir das Patent nicht, sondern die müssen das Patent rausgeben, das sind sie gesetzlich dazu verpflichtet, zu einem angemessenen Preis. Also dort funktioniert das Ganze schon. Und so müsste man das eventuell ausweiten, ja, auf andere Patente in diesem Technikbereich, damit eben Innovationen nicht kaputt gemacht werden durch Patentrolle. Ja. Aber wie gesagt, das wird noch diskutiert werden auf dieser Versammlung. Die wird im Oktober, am 10. Oktober in Genf stattfinden. Und da kann man dann auch sehr gespannt sein, was es darüber zu berichten gibt. Vielleicht treten jetzt auch einige Firmen etwas kürzer, um eben die Gemüter im Vorfeld dieser Diskussion etwas zu beruhigen. Weil die wissen nämlich auch, wenn diese Kommission oder wenn diese Diskussion etwas erreicht, wenn die etwas beschließt, wenn da etwas daraus hervorgeht, dann werden die Patentrolle aber ganz gewaltig einen auf den Deckel bekommen. Und ich glaube kaum, dass die daran interessiert sind. Deswegen werden die vielleicht zwar probieren, erstmal einen Ball flach zu halten, ja, um dann eben später wieder aufs Parkett zu treten. Ja. Gut. Dem Ganzen möchte ich eigentlich jetzt nichts mehr weiter anfügen, außer ein schönes Video, das habe ich verlinkt, unter uncast.netcast.com findet ihr das Link und deshalb ein Video, Google I.O. 2012, thank you. Schaut euch das einfach an und ja, damit wird nicht nur mit Apple abgerechnet, sondern auch bedankt den Leuten, die sich für die Google I.O. 2012 interessiert haben. Und da sind wir schon wieder beim Thema. Ne? Könnt jetzt schon wieder stundenlang über Google I.O. reden, aber keine Angst, habe ich ja letzte Woche schon gemacht. Aber so ein paar Kleinigkeiten muss ich eben trotzdem noch loswerden. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass das Nexus 7, also das Tablet, im September bereits in Europa erhältlich sein wird. Das ist natürlich erstmal erfreulich, so ein Gerücht. Man muss aber sagen, es ist ein Gerücht. Ja, und so richtig toll wird's nicht, zumindest wenn nicht bis September auch Movies oder Music oder beides gestartet ist. Denn ansonsten hat man ein Content-Consuming-Device. Ja, das ist ja furchtbar. Heute habe ich so richtig mit den Anglizismen. Ne? Also ein Gerät, das es eben ermöglicht, den Content von Google zu konsumieren, ja, die Inhalte, Bücher, Filme und eben Musik. Wenn man jetzt hier das Tablet einfach so rausbringt, dann können wir hier Bücher konsumieren, sonst nichts. Und die anderen beiden Sachen, übrigens auch das Neue, die Magazine und TV-Serien, ja, kann man alles bei uns abhaken. Deswegen, selbst wenn das Gerücht stimmt, sollte man noch vorsichtig sein, oder man könnte das als Indikator werden, dass in der nächsten Zeit auch Google Play Movies und Play Music bei uns startet. Das wäre vielleicht sehr, sehr schön. Ich würde mich da riesig freuen. Aber die Euphorie hält sich bei mir in Grenzen, weil dass zum Beispiel Play Music bei uns noch nicht gestartet ist, ist ein regelrechter Hohn. Es gibt keine Gründe, ich sage das immer wieder, es gibt keinerlei Gründe, dass es bei uns nicht möglich ist, Musik in seinen eigenen Webspace zu laden und von dort aus zu streamen. Das ist jeden, zumindest mal den meisten Europäern, ihr gutes Recht. Und das könnte Google durchaus machen, dass sie dann natürlich Verträge mit den Musikfirmen für den Verkauf von der Musik abschließen müssen. Das ist klar, das kann ja aber auch später kommen dann, so wie es eben in den USA auch der Fall war. Also Schande, Schande, Schande, was das anbetrifft. Google muss da ganz schnell aufholen, denn hier muss ich auch mal Kritik an Google richten. Es gibt schon Firmen, bei denen kann man groß Content konsumieren. Nur die laufen nicht unter Android. So, gut, also dennoch würde ich es begrüßen. Man kann ja auch mit dem Tablet was anderes noch machen. Es ist ja ein vollwertiges Android-Tablet, nicht etwa wie das von Amazon, der Kindle Fire. Da sind die Möglichkeiten doch so sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt übrigens ein ausführliches Review des Nexus 7 von Android Central.com. Jetzt habe ich es aber. Denn auch den habe ich verlinkt. Und das lohnt sich auf alle Mal, da mal reinzugucken, wenn ihr nicht mehr warten könnt. Und da mal reinzuschauen, was denn die Kollegen von Android Central da davon halten. Und ich finde es ganz interessant. Die waren ja auch sehr, sehr euphorisch. Ja, ja, momentan übrigens, das muss ich loswerden, momentan kursierende Jellybean-Versionen, ja, die sind keineswegs offiziell. Das sind alles inoffizielle Entwicklerversionen, die eben dann angepasst wurden auf verschiedene Geräte, aber auf keinen Fall ist das die Jellybean-Version, die dann jetzt Mitte des Monats kommt. Ja, Wahnsinn, wir haben schon so lange. Ich bin schon im Hintergrund hier ständig dabei, ja, alle paar Minuten abzufragen, ob schon eine neue Betriebssystemversion reingekommen ist. Und 14:18 Uhr habe ich das letzte Mal probiert, 17:01 Uhr. Immer noch nichts. Meine Güte. Schlaflose Nächte, ja, kommen auf mich zu. Ich sehe es da schon. Wahrscheinlich kommt das Update dann gerade, wenn ich im Wald bin beim Geocachen und dann werde ich wahnsinnig, ja, oder ich mache das Update dann im Wald. Ich muss es sofort machen. Ne? Aber ich, wie gesagt, das wollte ich nochmal nachhaken, die sind nicht offiziell, also alles, was ihr seht, auch jetzt in dem momentanen Test, das ist noch nicht die endgültige Version, somit können durchaus noch Bugs vorhanden sein und nicht nur das, es können durchaus auch noch sonstige Änderungen sich ergeben, optischer Natur und wie gesagt, das sind frühe Entwicklerversionen, die aus dem SDK quasi herausgelöst wurden und dann eben neu kompiliert wurden. Und da fehlen auch einige Funktionen, wenn ich das richtig weiß. Okay. Aber ich denke, die Leute, die ihr Handy rooten und dann eben diese Version installieren, die werden das hoffentlich wissen. Ja. Und ich. Ja, ihr wisst ja, ich bin kein Root-Fan und ich werde jetzt hier einfach mal warten, bis mein Nexus S das aufgespielt bekommt. Aber die Zeit, die wird sehr kritisch, ja. Ich werde hier an den Tapeten rumknabbern, wenn das so weitergeht. Dabei ist es ja so schnell angekündigt worden, dass mich das richtig gefreut hat und diesmal auch offiziell, was ich mich letztes Jahr ja total aufgeregt habe über das Ice Cream Sandwich, über die Ice Cream Sandwich Ankündigung, wo ich ja quasi schon gedroht habe, ja, Android zu verlassen, wenn Ice Cream Sandwich nicht für das Nexus S innerhalb von 2 Wochen nach der US-Version kommt und ja, Google hat es nicht gewagt, ja, mir zu widersprechen und hat dafür gesorgt, dass innerhalb von 2 Wochen nach der US-Version auch auf meinem Nexus S dieses Ice Cream Sandwich angekommen ist. Also man Glück hat, ja. Und ja, jetzt wurde es ja offiziell auf der Bühne gesagt. Google hatte aus seinen Fehlern gelernt, weil da waren etliche Leute ziemlich sauer deswegen. Und hat auch gleich das Nexus S, Galaxy Nexus und das Motorola Xoom eben genannt. Und auch einen Zeitplan, nämlich Mitte Juli so ungefähr. Ja, und das ist ganz fair, da kann man zufrieden sein, aber ja, ungeduldig bin ich trotzdem, ja. Ja, also, gut. Amazon-Handy. Ich habe eben schon angesprochen, Kindle Fire. Ja, das ist ja ein Android-Gerät, das noch nicht mal gesagt wird, dass Android drauf ist, also das wird mit keiner Silbe erwähnt bei Amazon. Und es ist eben ein Gerät, das rein zum Konsumieren von dem Amazon-Inhalt gemacht wurde. Ja, und das hat dann natürlich auch sehr viele Einschränkungen. Es gibt auch kein offizieller Market und so weiter und so weiter. Für Amazon-Kunden, die voll in dem Amazon-Universum drin ist, ist der Kindle Fire eine tolle Sache. Bei uns gibt es ihn natürlich nicht. Noch nicht, soll jetzt trotzdem irgendwie kommen. Auch das haben Gerüchte gesagt, dass es auch bald in Europa kommt. Aber da müssen wir auch mal abwarten. Und jetzt kommen neue Gerüchte auf, dass in den nächsten Wochen ein Amazon-Handy angekündigt werden soll. Und was hat es damit aus sich? Soll einem das aus den Schuhen hauen? Was kann man erwarten? Also gut, ich tue jetzt mal einfach ganz hart ins Blaue rein. Spekulieren, ja. Also der Kindle Fire war, als er erschienen ist, technisch noch also nicht ganz auf der Höhe. Ich denke, so wird es auch mit dem Handy sein. Ich erwarte einen mittelschneller Dual-Core-Prozessor, ja, und ein 4-Zoll-Display da drauf und kein offizielles Android beziehungsweise ein sehr stark eingeschränktes Android-System. Möglicherweise auch wieder ohne Market-Funktion und total auf Amazon gebrandet. Ja, das heißt also, es wird komplett mit Amazon-Software überzogen sein und wie gesagt, möglicherweise auch so geschlossen sein, ähnlich wie der Kindle Fire. Das wäre für Amazon durchaus logisch, jetzt ein Handy zu haben, das auch in ihrem Ökosystem dann eben funktioniert, aber eben durchaus abgeschottet ist gegenüber anderen. Das würde auch Hand in Hand kommen mit der Ankündigung, dass auch der Amazon App Store in Europa bald verfügbar sein wird. Und das ist ein, also das ist auch wieder so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Tropfen, ja, was da langsam aber sicher zu so einem Fluss wird, wo man dann eben zu der festen Meinung kommen kann, hier muss jetzt gleich was anstehen, Hardware und so weiter steht da bevor. Ja. Der App Store zurzeit immer noch nur für die USA verfügbar. Das Gute daran ist, da gibt's ja immer solche Angebote, die man dann kostenlos kriegen kann. Also Software, die regulär normalerweise richtig Geld kostet, die kriegt man kostenlos für einen gewissen Zeitraum, normalerweise 24 Stunden. Nachteil ist, dass man den Amazon App Store auf dem Handy installiert haben muss und der muss auch installiert bleiben. Ansonsten funktioniert die Software, die man da hat, nicht mehr. Ja. So, also das ist, wie gesagt, das Gerücht, ja, und erwartet wird das Handy ja schon längere Zeit von Amazon. Ich denke, da wird auch irgendwann was kommen. Ob das jetzt wert ist, hier total in Euphorie auszubrechen, nein, ich denke auf keinen Fall, weil das Handy, das wird kein Android-Handy in dem Sinne sein, wie man das vielleicht erwartet, sondern es wird ein Amazon-Handy sein, das wiederum speziell auf Kindle-Inhalte und eben Amazon-Sachen fixiert ist. Und wie gesagt, ich tippe drauf, dass auch kein offizieller Amazon-Market auf dem Handy ist. Und damit dürfte es für die meisten schon wieder uninteressant sein. Ich habe Jelly Bean schon angesprochen. Jetzt gibt's da noch einige Sachen, natürlich. Da hat auch wieder AndroidCentral.com hat hier das Jelly Bean mal unter die Lupe genommen, genauer. Und auch da, wer es kaum aushalten kann, bis er Jelly Bean auf sein Handy bekommt, kann hier sich das schon mal angucken und sich freuen über diesen butterweichen Homescreen-Launcher. Ja. Und auf Jelly, in Jelly Bean und dass das System eben wahnsinnig flüssig läuft im Vergleich zu dem selben Gerät mit Ice Cream Sandwich, und Ice Cream Sandwich war ja schon gut, aber hier Jelly Bean wirklich macht das Gerät ruckelfrei und richtig schön, so fühlt es sich ganz, ganz toll an. Also die Leute bei Android Central, die haben sich da auch überschlagen in dem Test, ja, was die Lobeshymnen von diesen Verbesserungen geht. Und einer hat sogar gemeint, dass dies ein größerer Schritt ist als von Gingerbread auf Ice Cream Sandwich, weil nämlich eben unter der Haube so viel gemacht wurde und so viel optimiert und verbessert wurde. Ja, dass einem das mehr umhaut, wenn man jetzt Jelly Bean sieht, obwohl es optisch kaum anders ist, aber wenn man damit arbeitet, das Gefühl einfach phänomenal wäre, viel, viel besser als damals, oder viel, viel größer als der Schritt damals von Gingerbread auf Ice Cream Sandwich, und der war ja schon relativ groß. Aber Jelly Bean zeigt, wo die Zukunft liegt, und ja, das ist der Standard, und da halten sich hoffentlich auch mehr Firmen jetzt dran, weil eins ist klar, nach dieser Präsentation und nach der wiederum sehr, sehr positiven Presse, da gibt's nur eins, original Jelly Bean drauf oder kein Kauf. Ja, ganz, ganz klar. Und hier ist auch das Galaxy Nexus deswegen nochmal in den Vordergrund gerückt, denn das sagen wird tatsächlich sogar behauptet, dass das Galaxy Nexus mit Jelly Bean besser ist als die technisch höherwertigen oder moderneren Handys, die es ja schon gibt. Man darf nicht vergessen, dass das Galaxy Nexus schon ein bisschen auf dem Markt ist, und trotzdem soll das mit Jelly Bean noch ein Funken besser sein als die neuen Geräte von der Geschwindigkeit her, von dem Gefühl her, beim Bedienen jedenfalls. Ja. Und das versöhnt doch schon mal richtig toll. Ja. Galaxy Nexus, also eine quasi wie ein Adrenalinstoß bekommt es durch Jelly Bean und man soll da wie ein neues Handy bekommen, ja, wenn man das drauf hat. Und es ist schön, schön. Ich kann es auch kaum erwarten, bis du auf dem Nexus S habt. Da würde ich dann auch ausgiebig darüber berichten, wie es denn mit diesem, sage ich mal jetzt ganz, ja, ich möchte schon sagen, alten Gerät da möglich ist. Ja, man muss ja bedenken, Galaxy Nexus hat ja Dual-Core und alles, aber das Nexus S hat noch nicht mal einen Dual-Core-Prozessor drin. Und da muss man natürlich auch sehen, oder da werde ich mal gespannt sein, wie sich da Ice Cream Sandwich verhält, beziehungsweise Jelly Bean verhält auf dem Nexus S, und wir darüber ausführlich noch reden. Was ebenfalls noch gezeigt wurde, wie Jelly Bean oder wie das funktioniert unter Jelly Bean mit dem Senden von Fotos oder Videos über dieses Android Beam. Ja. Und im Prinzip wird es ist ein faszinierendes System. Eigentlich simpel, aber ja, wie soll man sagen, mit dem System ist eigentlich Bluetooth zum ersten Mal richtig benutzbar geworden. Ja. Man kennt das ja, man will was per Bluetooth übertragen. Ah, ich habe das nie gemacht, weil da muss man zuerst das Telefon mit dem anderen, ja, schon allein der Ausdruck, da muss man das Telefon mit dem anderen paaren, ja, pairing. und dann kann man eben das auswählen, wohin man das schicken will, und dann eben über Bluetooth übertragen. Also wer aber jetzt nicht unbedingt hier Paarungsrituale vollziehen will auf Partys, jedenfalls nicht mit den Handys, der ist vielleicht da nicht begeistert. Und genau deswegen kommt eben jetzt dieses System ins Spiel, das Android Beam. Im Prinzip wird da einfach die Handys aneinander gehalten, kurz per NFC. Mit dem NFC-Chips werden die Daten ausgetauscht, das sind nur wenige Bytes und deswegen geht es auch relativ flugs. Und dann steht quasi die Bluetooth-Verbindung automatisch autorisiert und es wird angefangen, Daten zu übertragen, ohne weiteres Zutun. Ja, und das ist genau die Magie dabei. Ja, es wird Bluetooth genutzt zum Übertragen von Fotos und Videos. Aber die Verbindung wird einfach durch Tippen über NFC ausgeführt, ohne dass man irgendetwas konfigurieren muss, also so wie es sein soll. Ja. Endlich funktioniert Bluetooth richtig. Und das ist eine fantastische Geschichte, finde ich. Das wird hier, wie gesagt, nochmal genau erklärt und auch nochmal im Video gezeigt. Auch nochmal mit dem Tablet, das Nexus 7, auch da nochmal ein bisschen was davon. Ja. Und NFC-Chips haben ja jetzt schon einige drin. Das haben zum Galaxy S3, das Nexus S hatte schon drin gehabt, das Galaxy Nexus natürlich und viele, viele andere auch. Und Android Beam wird sicherlich noch interessant werden, ja, für verschiedene Sachen, obwohl es ja Richtung Cloud geht, eher alles. Aber ich denke, für die Übergangszeit wird sich Android Beam dann doch noch bewähren, vor allem für die Teenager, die eben öfters mal Bilder oder Ähnliches austauschen wollen, oder Videos eben über das Handy. Ich meine, gut, für mich ist das jetzt nicht unbedingt, also diese Videos austauschen, nicht unbedingt interessant. Es wäre noch jemand in meiner Nähe, der die Bilder noch nicht automatisch in die Cloud lädt. aber davon abgesehen, ja, ist es also schon auf jeden Fall eine gute Geschichte, finde ich. Also, das könnt ihr euch da auch nochmal angucken. Wie gesagt, alles ist wunderbar verlinkt hier im Begleitartikel. Wow, so, Play Store Update. Das kommt noch eventuell auf eure Handys, bevor eben Jelly Bean kommt. Noch unter ICS, also Ice Cream Sandwich, wird der Play Store erneuert. Und es sieht dann schon wieder etwas besser aus, eben angepasst an den neuen Look von diesem Jelly Bean. Ja, ist zwar nicht jetzt weltbewegend, ja. Es gibt noch andere Funktionen, die eingeführt werden, allerdings nicht bei uns, gehe ich mal davon aus, eben diese Magazines beispielsweise und TV-Shows. Ist sowieso die Frage, ob bei uns das Update schon ausgeliefert wird. Da habe ich jetzt noch keine Infos drüber. Auf jeden Fall wird es in den USA bereits ausgeliefert. Und ja, ich hoffe mal, dass es auch zugute kommt. Allerdings, ob da jetzt für uns interessante Funktionen und Neuerungen bei dem Update dabei sind, das weiß ich noch gar nicht. Schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn es soweit ist. So, der Nexus Q oder das Nexus Q oder einfach nur Nexus Q. Das mysteriöse Gerät aus der Zukunft der Aliens, das hoffentlich bald auch in meinem Wohnzimmer landet. Das wurde auseinandergenommen. Nein! Aber das ist tatsächlich gemacht worden, und zwar durch iFixit.com. Die haben dieses tolle Teil komplett auseinandergenommen. Nein, aber allerdings so offenbar, dass man es auch wieder benutzen kann. Alles schön, fein säuberlichen Einzelteile. Also die robben das Ding nicht auseinander und machen es kaputt, sondern ich glaube, die können es dann auch wieder zusammensetzen. Hoffe ich zumindest. Das wäre wirklich schade um das Teil. Und da könnt ihr euch auch mal überzeugen davon, was für hochwertige Teile da drin benutzt werden. Das kann man schon auf einen Blick sehen. Das wird jeder, der sich mit Elektronik auskennt, auch bestätigen. Das ist wirklich exzellent verarbeitet, und auch die Teile, die verwendet werden, kann man sagen, ist schon faszinierend. Das Innendesign alleine ist schon phänomenal, wie ich finde. Da haben sich die Platinen Layouter also wirklich überschlagen, wie man so in sich verwundene Platinen macht. Es ist schwer zu beschreiben. Am besten guckt ihr euch mal an, dann seht ihr, dass nämlich der Ring außenrum die Platine, ja, quasi an dem Gerät, an dem Gehäuse befestigt ist, und dann wird in diesen Ring nochmal eine Platine quasi eingeschoben, ja, auf dem ein kleiner Trafo ist, wenn ich das richtig sehe, genau. Und ich muss schon sagen, faszinierend, Wahnsinn. Ja, es ist echt irre. Und wenn man das sieht, werde ich auch umso mehr bestätigt, dass eben die $299 absolut gerechtfertigt sind. Ich würde es für das Teil sogar noch mehr zahlen. Ich will das Ding einfach nur haben. Aber und selbst, wie gesagt, wenn ich nichts damit machen kann. Aber das Problem ist, dass man es eben hier in Deutschland noch gar nicht bestellen kann. Leider, leider. Nun gut, es gibt noch was anderes, was ganz anderes im Prinzip. Und zwar eine Android-Spielekonsole. Das, wie soll ich das jetzt aussprechen? Das Ouya Game Console Device. Ja, das bringt ein reines Open Source Spielesystem für $99 raus. Ich weiß, es gab schon viele Ankündigungen von neuen Spielesystemen und so weiter, die nie das Licht der europäischen Welt erblickt haben und auch selten das Licht von anderen Welten. Aber dennoch hier sieht so aus, als ob Eve Bihar dieses Ouya, wird ja passen, eben ganz ernsthaft entwickelt hat, um das Teil auch wirklich überall zu verkaufen. Und es wird komplett frei und offen sein, diese Plattform. Und die Entwickler sind auch eingeladen, dafür zu entwickeln. Es steht ein umfangreiches Entwicklerprogramm zur Verfügung. Damit ist es also, sag ich mal, durchaus interessant, wenn man bedenkt, dass da sicherlich, wenn überhaupt, nur kleine Änderungen notwendig sind, um die Spiele an dieses Gerät anzupassen. Wie gesagt, wenn überhaupt, einige davon dürften vielleicht sogar einfach so auch laufen, ohne große Anpassung. Und ich finde, das wär wirklich eine super interessante Geschichte, wenn jetzt hier so ein kleines, freies, offenes Spiele-Ökosystem geben würde. Denn gerade was die Spielekonsolen betrifft, ist es eigentlich ein einziger DRM-Wahnsinn, was da abgeht. Ja, jeder versucht die Konsole so zu schließen, dass am Schluss gar nichts mehr funktioniert. Und selbst Originalspiele teilweise Schwierigkeiten haben zu laufen. Und das alles könnte man sich hier sparen. Die Frage ist natürlich, ob dann die Entwickler auch bereit sind, hier die Spiele drauf zu machen. Es gibt da sicherlich auch Schutzmaßnahmen, die die Entwickler einleiten können, damit zum Beispiel die Spiele hier nicht von Konsole zu Konsole kopiert werden können. Allerdings ist das versprochene Konzept Free and Open, ja, für eine solche Plattform schon mal sehr, sehr gut, auch für die Entwickler, denn die können sich ohne weitere Entwicklungskosten hier quasi einleben und dafür Programme schreiben, die dann wiederum auch verkauft werden können an die Kunden und damit eben Geld gemacht werden kann, ohne dass man selbst wirklich extrem teure Lizenzen, wie beispielsweise bei den althergebrachten Konsolendarstellern, gezahlt werden müssen, ohne dass man weiß, ob sein Programm überhaupt nennenswert erfolgreich ist. Also auf jeden Fall ist das eine schöne Sache. Ich sehe da kein Problem für Open-Source-Programmierer. Die werden sicherlich das System nutzen. Ob das dann natürlich reicht, für die Leute dazu zu bringen, dieses Teil auch zu kaufen, damit sie das daheim stehen haben, ist was anderes. Allerdings $99, das sage ich einfach mal her damit. Sobald das bei uns verfügbar ist, werde ich das mir zulegen, dann werde ich es auch testen, weil für $99, hallo, da kann man eigentlich nichts falsch machen mit dem kleinen Teilchen. Sieht super aus. Ich hoffe, das ist das endgültige Design. Und ja, also ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, dass es bei uns auch dann erhältlich ist, aber das ist ja immer die bange Frage. Weil wir schon bei Konsolenherstellern sind, Sony hat gerade den Dienst Gakkai gekauft. Das ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Und dann, ja, Nachtigall, ich hör dir trapsen mal wieder. Was will Sony damit machen? Entweder die haben das gekauft, um es einzustampfen, damit sie keine Konkurrenz kriegen über dieses Cloud-Networking, oder die nutzen das für ihre PlayStation-Reihe und so die Gerüchte eben auch für Android-Geräte, dass man zum Beispiel auch auf dem Sony Xperia Play oder anderen Sony-Geräten, die ja auch mit der PlayStation quasi schon zusammen sind, ja, wenn man so will, dass man dort eben Spiele drauf spielen kann über die Cloud, die man auch auf den großen Geräten spielen kann. Das wäre zum Beispiel eine Konkurrenz gegen zu der Nintendo Wii U, ja, die genau dasselbe bietet. Allerdings ist da noch nicht ganz klar, ob Android benutzt wird, aber wahrscheinlich. Aber ja, gut, okay, das ist alles Spekulation. Da ist es jedenfalls so, man hat ein Spiel auf dem TV ganz normal über die Heimkonsole, zack, so, jetzt wird man gestört und dann kann man das Spiel quasi auf das Tablet, und das Tablet ist der Controller bei dieser Wii U, kann man dann auf das Tablet übertragen und von dort auf einfach weiterspielen, ganz normal, bla bla bla. Und dann wenn man zurück am Fernsehen ist, kann man das wieder dann am großen Bildschirm spielen. Ja. Das sind so Sachen, da würde zum Beispiel Sony direkt in Konkurrenz treten, damit vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und das eben, wenn es über die Cloud läuft, durchaus verfügbar machen für andere Geschichten, also nicht nur in demselben Wi-Fi-Netzwerk, sondern könnte durchaus noch Möglichkeiten geben, dass es sogar noch darüber hinaus im normalen Internet spielbar ist. Ja. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal einen PC, eine PlayStation und ein Handy und ein Tablet und auf allen Geräten können wir das gleiche Spiel mit den gleichen Speicherständen spielen und fast nur in der gleichen Qualität. Und das ist doch sehr schön. Das wäre doch mal was. Das ist Cloud Gaming und ich hoffe, dass Sony das dann auch auffasst so und das dann umsetzt und nicht etwa hier das Projekt einfach einstampft, damit es hier keine Konkurrenz gibt. Ich hoffe es nicht. Ich bin aber ja immer so auch ein bisschen skeptisch da, was, wenn das passiert. Leider nicht immer zu Unrecht. Gut, ich komme jetzt mal zu der Community. Das mit den News, die haben wir jetzt durch. Und bei der Community gab es hier genau, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal da durchgehen. So. Also, der Thomas hat geschrieben, viel, viel Google I.O., ich nenne die Folge auch Rio im siebten Himmel. Also das war jetzt für die Folge 103 gemünzt. Einziger Wermutstropfen an den vielen neuen, tollen, vorgestellten Sachen ist vieles ist erst einmal only for USA. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Jellybean, welches in Kürze auf mein Galaxy Nexus kommt. Ja, mit der Entscheidung pro Nexus doch alles richtig gemacht. Absolut. Das hat sich, wie ich schon letztens gesagt habe, absolut gelohnt. Glücksgriff. Ja. Da eben Nexus, das Galaxy Nexus weiterhin das aktuelle Android-Gerät ist, das aktuelle Google-Gerät und eben jetzt so fantastisch aufgewertet wird durch das Jellybean. Wahnsinn. Also da hat Google wirklich mal seine Benutzer persönlich gestimmt, zwar nicht immer so. Dann nochmal ein kleiner Nachtrag auf und sonst. Dank dieser Folge ist dann die Rios Wohnt sich auch in meinem Podcatcher gelandet. Ja. Dann noch etwas, was nur indirekt mit der aktuellen Folge zu tun hat, da ich hier nochmal nachgefragt habe. Das Galaxy Nexus wird ohne Branding ausgeliefert, habe meins von Vodafone und da ist nichts dergleichen drauf. Ach, wichtig nochmal. Gut. Ja, die Rios Wohnsicht ist natürlich, übrigens Rio wird mit Y geschrieben. Rio mit Y. Ist, also die Rios Wohnsicht allerdings, sage ich ganz ehrlich, gewöhnungsbedürftig, da werden auch ein paar politische Themen angesprochen, hat also zwar alles mit Internet und Computer zu tun, aber alles ein bisschen weitfristiger gefasst und es dürfte nicht jedermann so schmecken, weil da sage ich noch unverblümter meine Meinung als im Mancast, ja. Gut, dann gibt's noch was, und zwar wurde was gefragt wegen einem Uncast-Event. Der Philbo schreibt, meine Idee für ein Event wäre ein Livecast. Oder das Event geht mehrere Tage und alle Gäste machen Fotos von sich bzw. von der Situation, in der sie den Cast hören. Ob da dann noch per Event-Chat was Sinnvolles zu machen ist, muss man sich jemand Kreatives ausdenken. Geistesblitz, wenn der Cast live ist, kann man den Chat zum Chatten nehmen. Ja, genau. Das wäre eine gute Idee. Also gut. Generell, ich habe ja gesagt, das mit dem Event, das wäre sicher nicht eine gute Sache. Ich werde es aber jetzt nicht übers Knie brechen. Vielleicht Anfang nächsten Monat, mal sehen. Also Anfang August könnte man das vielleicht ins Auge fassen. Dann mache ich das auch rechtzeitig vorher publik und lade euch alle ein. Boah, es wird das geben. Und dann könnt ihr, so stelle ich mir das jetzt im Moment jedenfalls vor, dass man das Event quasi separat macht, also nicht live mit dem das sendet, ja, sondern dass man das dann nachträglich als Teil der Sendung wie auch immer einfügt. Es wird natürlich schwierig, weil wenn wir so mit Audiomaterial, ja, wird es halt kritisch. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ein Hangout live kann man ja in Europa leider noch nicht speichern. Von daher ist auch wieder ein Problem. Also da hat Google noch nicht die geeigneten Rechte den Europäern vergeben. Von daher könnte ich leider das, was nahe liegt, einfach den Hangout quasi, also ein Hangout zu machen in diesem Party-Event und das dann eben abzuspeichern auf YouTube. Das geht dann eben leider nicht. Das muss ich dann anders machen. Audio-crappen wahrscheinlich eben wieder. Gut, es wird nicht anders gehen. Was soll man machen? Ne? Auf jeden Fall wird es dann dennoch interessant, wenn dann die ganzen Bilder eintrudeln. Von der Zeit her wird es wahrscheinlich nur einige Stunden gehen, ja? In der man dann eben bei diesem Event teilnehmen muss. Und dann kann man eben auch mit diesem Party-Mode dann eben die Bilder machen. Ja, ich muss mir noch was ausdenken, wie wir das vielleicht noch tricksen können. Aber wie gesagt, Anfang August, da haben wir ein bisschen Zeit. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, wie man das machen könnte, deichseln könnte, ja, dann nur her damit. Und vielleicht wird's ja was Interessantes. Auf jeden Fall lustig wird's bestimmt. Ich bin überzeugt davon. Ob's so klappt oder ein totales Chaos wird, das werden wir mal sehen. Aber wahrscheinlich so beim Uncast wird sowieso immer totales Chaos alles. Also von daher sind wir es ja schon gewohnt. Ne? Gut, dann komme ich als letztes noch zu der App der Woche. Eine App, die ich, oder ein Spiel, das ich eigentlich schon ziemlich lange auf meinem Tablet habe, meinem Galaxy Tab 7. Dort funktioniert das auch einwandfrei. Hat nur 1,7 Megabyte Größe, kostet 1,41 Euro im Moment. Boah, ist fast geschenkt. Ne? Wenn ihr Knobelspiele mit einem interessanten Ansatz gut findet, dann wird euch das bestimmt nicht ärgern, 1,41 Euro dafür ausgegeben zu haben. Es gibt übrigens noch ein Paket dazu, ja, Pack for Space Physics. Dann braucht natürlich das Programm wieder mehr Speicher, sind aber sehr, sehr viele Levels drin. Wenn man das nicht macht, hat man nur ein Level zur Verfügung. Also, naja, ne, das. Aber es ist trotzdem gut, dass man das geteilt hat. So kann man nämlich dann auch sehen, wo hier die Levels sind, und man kann eben auch die Installation dann SD-kartenmäßig, glaube ich, machen. Das ist schon eine Zeit lang her, wie gesagt, seit ich das gemacht habe. Ab Android 1.6 läuft das Ganze. Und was ist es überhaupt? Ja, ein Space Physics Game. Ach was, ne? Nach dem Namen Space Physics hätte man sich da nichts anderes ausgedacht. Ja, also, ne? Gerade hier bei uns jetzt, ne, mit den Erfolgen vom Large Hadron Collider und CERN in aller Munde, ja, was ist da Besseres? Deswegen ist mir es auch wieder eingefallen, hier mal so Space Physics da einzubringen, ja. Sind zwar eigentlich Particle Physics, aber egal, ja. Und ja, es ist also, man muss mit physikalisch korrekt verhaltenen Maschinen, ja, mit Schwerkraft umgehend Dinger konstruieren, ja, also so Maschinen konstruieren, die dann eben das Ziel haben, einen Ball in den entsprechenden Bereich zu transportieren. Das hört sich sehr banal an. Die ersten Levels sind auch extrem banal. Man macht es, indem man einfach auf dem Bildschirm Sachen zeichnet. Zum Beispiel, wenn man ein Transportmittel, ein Rad, praktisch ein Fahrrad machen will, ja, dann kann man das vereinfacht zwei Kreise für die Reifen und ein Verbindungsstück von Achse zu Achse, und dann fährt das Teil eben los. Ja. Und dann kann damit zum Beispiel diese Kugel in das Ziel transportiert werden. Also es sind schon gute Sachen, gute Ideen, die man da haben muss. Und die Levels werden sehr, sehr happig. Die werden sehr, sehr schwer. Da raucht es einem auch schon mal in der Gehirnrinde, um da auf eine Lösung zu kommen. Und auch manchmal sind die motorischen Fähigkeiten schon ziemlich wichtig. Das ist der einzige Frustfaktor, den es gibt, wie ich finde, dass man manchmal schon die richtige Idee hat und dann zeichnet man am Bildschirm und naja, dann ist eben die Erkennung vielleicht vom Touchscreen in der Sekunde gerade nicht ganz perfekt und schon zeichnet man eigentlich was ganz anderes, was man will, oder der Kreis wird eben nicht richtig rund, dann hat man kein Rad, sondern jetzt liegt da so ein Block rum, da muss man das Level neu starten. Also das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, aber da können natürlich die Entwickler nur teilweise was dafür. entsprechend gut sind die Bewertungen. 4,5 Sterne hat das bekommen. Das ist ja perfekt. Also ich würde euch sagen, deswegen auch App der Woche. Nutzt, geht mal hin. Es gibt auch eine kostenlose Demo-Version davon. Wenn ihr euch erstmal das in Ruhe angucken wollt, könnt ihr die mal installieren. Ich habe jetzt hier mal die Vollversion verlinkt. Und das ist auf jeden Fall geeignet, für ein paar Stunden Spielspaß zu bekommen. Und damit bin ich wieder am Ende des Uncasts. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon vergessen, ne? Wenn ihr mich erreichen wollt, Könnt ihr das tun unter Google Plus Uncast, einfach Plus Uncast oben in der Suche eingeben. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, uncast@thenetcasts.com oder einfach rio@thenetcasts.com, aber bitte mit Y, ja, Y-O. Und alle Links und Informationen zu dieser Episode findet ihr auf uncast.thenetcasts.com und immer auf die Mehrzahl achten, thenetcasts.com. Und damit, wie immer, ja, haltet eure kleinen grünen Antennen steif und bis nächstes Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Tschüss! And volumes ripple that world.